Den Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongliusu zufolge erhoben 12 südkoreanische Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee am 30. August gegen die südkoreanische Regierung eine Anklage zum Schadenersatz. Und die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News meldete, die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee Kim Bok-dong und Gil Won-ok hätten am 26. August im Stadtteil Mapo von Seoul eine Pressekonferenz abgehalten und dabei die unterwürfige Handlung der südkoreanischen Regierung kritisiert, die durch die Zahlung von ein wenig Geld die vergangenen Verbrechen von Japan vertuschen wolle.